Hallo Chris. Hallo Ricky. Du darfst hier reinkommen und kannst leise sein, ja? Normalerweise fangen wir die Sendung immer neu an, wenn einer ins Intro quatscht, aber heute mache ich mal eine Ausnahme, okay? Chris, hier ist dein MMA-Freund Ricky. Ja, schön, Mensch, dass ich dich nochmal treffe. Ja, hallo. Mia ist auch mit dabei. Mia, sag mal Hallo. Okay, Mia sagt nichts, gar keine Frage. Nee, weil du ja auch gerade gesagt hast, dass sie leise sein soll. Mit ihr kann man natürlich auch nicht machen, was man will. Ja, natürlich auch ihren eigenen Willen. Zu Recht, ist ja keine Bitch. So sieht sie nämlich mal aus. Warum haben wir uns heute zusammengefunden? Es ist natürlich logisch im Endeffekt. Dieser Kampf am Samstagabend, Samstagnacht, wann auch immer, schreit nach einer Fight-Ausgabe. Endlich mal wieder. Es hat ja lange gedauert. Viele. Wir haben es ja schon so ein bisschen angekündigt. Wir haben jetzt geahnt, dass 2014, eben weil die ganzen großen Stars verletzt sind und sonst irgendwas haben, eventuell ein etwas schwächeres Jahr wird. Und es hat sich bis jetzt ein bisschen bestätigt. Aber ich muss noch mal sagen, ich war am Sonntag ja zum Muttertag. Zum wirklich heiligen Muttertag war ich bei meinen Eltern und wir haben dort ein wenig geklönt. Weil Kuchen essen darf ich ja nicht mehr. Da hast du mir dann auf einmal geschrieben, was war denn das für ein Fight? Du alte Sau, lass mal eine Sendung machen. Und jetzt, wo ich es sage, kommt meine Mutter sogar bei Skype online. Das ist ja Wahnsinn, das sind Zufälle. Das sind Zufälle. Gibt es eigentlich nur bei MMA Radio solche Zufälle? Das gibt es nur bei MMA Radio. Also wirklich, seitdem die so ein Apfeltelefon hat, ist völlig ist sie kompletter Hipster. So, hat sie auch einen Undercut? Ja. Ja, genau, Undercut und guckt jetzt auch, Naja, Vorsicht jetzt. Also wie gesagt, das mit diesen Kämpfen, ich will es noch ein bisschen relativieren, ich gebe dir im Großen und Ganzen recht, aber wir haben natürlich auch dieses Jahr schon gute Kämpfe gesehen, aber natürlich nichts, was jetzt, sag ich mal, an Mark Hunt gegen Bigfoot Silva oder was hatten wir letztes Jahr alles noch besprochen, Gustafsson gegen John Jones. War ja jetzt kein technisches Feuerwerk, es war eher so ein Slugfest. Es war einfach geil und darum geht's uns ja. Und wir hatten dieses Jahr schon mit Jamie Warner und Abel Trujillo einen ziemlich geilen Kampf in der Fight-Ausgabe. Und so langsam aber sicher habe ich schon gehofft, dass es nochmal einen geben wird, weil wir haben ja mal gesagt, wir nehmen dann einfach unsere Fight-Ausgaben und wählen von den dort besprochenen Kämpfen unseren Fight of the Year sozusagen am Ende des Jahres. Wenn es uns bis dahin noch gibt, man weiß es ja immer nicht. Wenn es uns bis dahin noch gibt, oder? Wenn es uns bis dahin noch gibt und es im besten Fall überhaupt noch eine Fight-Ausgabe gab, weil bisher war es in diesem Jahr echt mau. Das stimmt. Was man aber noch sagen muss, was es definitiv geben wird, liebe Zuhörer, ist, ich mag eigentlich nicht sagen Hörertreffen, weil das klingt immer so, als ob da schwul, jetzt, sag's ruhig. Ja, und als ob da jetzt irgendwie 98 Leute eingelatscht kommen. Also es ist so, es hat geklappt. Ich habe meine Akkreditierung bekommen. Ich werde also nach Berlin fliegen. Es ist wirklich so, ich fliege hin und fahre zurück. Deswegen fahren, fliegen. Und am Freitag, der 30.5. werde ich, Chris kann leider nicht kommen, ich versuche ihn noch zu überreden, dass er vielleicht doch einfach nur für dieses Hörertreffen sich bemüßigt, nach Berlin zu kommen. Aber ich bin auf jeden Fall vor Ort und werde gerne mit euch eine Pizza essen gehen, einen Hamburger essen gehen, was auch immer. Richtet sich ein bisschen danach, wie viele Leute überhaupt Bock haben. Und allein da könnte ich ja schon gar nicht mitmachen. Ja, du dürftest müsste ja jemand mit mir so einen Salat mit Hähnchenbrust essen gehen, das macht ja keiner. Gibt's da auch. Du, was ihr machen müsstet, ist ganz einfach mich mal kontaktieren, damit ich weiß, kommt überhaupt jemand und wenn jemand kommt, wie viele bringt der noch mit? damit man das so ein bisschen mal abschätzen kann, was hier an Aufwand meinerseits notwendig ist, weil wenn es dabei bleibt, dass Patrick Storck und ich uns treffen, dann könnte man fast sagen, bräuchte ich den Konferenzraum im Hyatt. Im Hyatt eigentlich gar nicht. Also ich habe mir jetzt sicherheitshalber mal gebucht, aber bräuchte ich dann fast gar nicht. Deswegen schickt mir einen Tweet at Ricky Palm oder an at mmaradio.de oder schreibt auf Facebook in die Nachrichten. E-Mail könnt ihr natürlich auch schreiben, mail at mmaradio.de oder schreibt unter die Ausgaben auf YouTube oder unter die Ausgaben auf mmaradio.de oder in Cyborg. Kontaktiert mich, sagt mir Bescheid, wenn ihr Lust hättet oder da mit dem Gedanken spielt, dann können wir da was auf die Beine stellen und uns mal treffen. Das macht bestimmt Spaß. Und jetzt bin ich eigentlich fertig hier mit dieser Plackerei, die ich ja überhaupt nicht mag eigentlich. Aber bei so einem Hörertreffen könnte ich mir vorstellen, dass das eine Information ist, die man vorher mal ankündigen sollte. Das ist richtig. Ja. So, wer noch nie eine Fight-Ausgabe gehört hat, ihr könnt es euch vorstellen. Ich und Chris einigen uns hier auf eine Startzeit. In unserem Fall ist das praktisch direkt nach dem Hype-Video. Ach so, habe ich eigentlich schon gesagt, um welches Match es geht? Nein, um welchen Fight es geht, hast du noch nicht gesagt. Matt Brown gegen Eric Silva natürlich. Oh. Man muss dazu natürlich nochmal sagen, für alle, die jetzt zum ersten Mal eine Fight-Ausgabe hören, du sondierst für mich erstmal den Markt, weil du immer direkt über den Fight Pass die ganzen Events guckst und ich das immer so in der Woche peu à peu nachhole. Ich habe zum Beispiel von diesem Event erst nur den Smolka-Fight gesehen, der nicht so geil war. Ja, der war okay, sag ich mal. Das ist ein typischer 2014-Fight gewesen eigentlich. Ja, also der war jetzt nicht eine Katastrophe, aber ist jetzt nicht so, dass ich dafür nachts um drei aufstehen würde. Ja. Wie das ganze Ding funktioniert, ist ganz einfach. Ich habe es ja versucht, gerade schon so ein bisschen anzudeuten. Nach dem Hype-Video steigen wir praktisch ein. Also ihr kennt das ja auf Fight Pass. Werden ja vorher immer noch mal so Hype-Videos gezeigt vor den Kämpfen. Und in dem Fall müsst ihr praktisch direkt, wenn das Video, psst, leise sein, sonst kommt der Weihnachtsmann. Direkt, wenn das... Jetzt geht das Geklimper richtig los, pass auf. Ja, bitte. Direkt, wenn das Halbvideo zu Ende ist, ja, dann drückt ihr einfach auf Pause oder auf Start, wenn wir dann runtergezählt haben. Ja. Das hier, warum das immer hoch und runter geht? Ja. Das, da kann ich sehen, wie laut ich spreche. Weißt du, das ist, guck mal, wenn ich jetzt ganz laut, soll ich mal den Joe Rogan Move üben? Ganz laut. Oh! Siehst du, dann geht's ganz hoch. It is all over! Dann so, geht's ganz, das hast du noch vergessen. Und wenn ich jetzt ganz leise sage, jetzt mach ich mal den, jetzt mach ich mal hier den Jake the Snake, okay? Hä? Hallo Leute. Siehst du? Dann geht's nur ganz wenig hoch. Aber ich weiß gar nicht, ob das bei einer Fight-Ausgabe die Leute interessiert. Das fällt auch mal, da muss was auffällt jetzt hier. Muss mal was Lautes sagen. ich hab hier jemanden. Sag mal Dieter. Dieter. So. Dieter. Gut. Dieter. Ich denke, deine Tochter soll kein Ostdialekt lernen. Also, Chris, du bist so weit. Hier ist was los. Du bist so weit, Chris? Ja, jetzt bin ich ein bisschen raus, aber ansonsten ja. Ja, so ist das halt hier. Ich zähle jetzt runter 3, 2, 1 und sag dann los. Und bei los drückst du auf Play und ihr alle anderen natürlich auch. Und dann gucken wir uns diesen Kampf schön zusammen an. Kriegt man das hin? Ja. Also, 3, 2, 1, los. Und es ist letzten Endes bei mir genauso, wie ich es dachte, nämlich, dass ich vergessen habe, meinen Ton anzumachen. Aber ist kein Problem, den hole ich mir jetzt einfach mit dazu. Ja, so, jetzt hören wir es auch. Bei dir läuft's? Bei mir läuft's. Meier, Meier, Meier. Also als erstes kommt jetzt Eric Silva zum Octagon mit der brasilianischen Flagge. Ist ein schöner Mann. Ich hab gelernt, ein bisschen Joe Silva in Jung. Ja, man könnte. Ich finde, der sieht aus wie Monchichi so ein bisschen. Ja. Ja, so ein bisschen. Was ich mitbekommen habe, ist, dass Eric Silva also wirklich sehr, sehr groß für die Division sein muss und sehr, sehr breit. Das fällt jetzt hier gar nicht so sehr auf, aber der muss wohl wirklich immer schwer zu tun haben mit dem Weight Cut, was natürlich dann auch im Kampf eine Rolle spielen kann. Wenn du einfach zu viel Gewicht cutten musst, die Tage vor deinem Fight. Und das zehrt natürlich auch an dir, ganz klar. Sicherlich, ja. Stitch wieder mit dabei. Und Chris, auch Stitch wieder mit dabei. Ja, pass mal auf. Sein Lehrling ist auch wieder mit dabei, die kleine süße Maus. Ach, das ist die da hinten, Stitchiness oder was? Stitchiness hinten, siehst du? Die Blonde? Ja. Das ist sie. Hat aber geiles Gesicht. Naja. Mit der treffe ich mich ja auch in Berlin. Sicherlich, mit wem nicht? Ja, dann mache ich eine Fight-Ausgabe. mit der. Obwohl jetzt, stimmt. Ja, sie hat sich schon angemeldet. Sie hat bei dem Gewinnspiel gewonnen, One-on-One with the Great One. Also, ja. Übrigens, heute mein Penis, ich war ja joggen und mein Penis ist richtig, ich will nicht sagen wund, aber Es war schon anstrengend für meinen Penis heute in der Joggingbuchse irgendwie. Wo ist das Problem? Ich wollte es gerade sagen, dass das Tüchle hinten im Hintergrund richtig rumgehalten wird. Wo ist denn das Problem? Xin Jim. Sieht aus. Aber da siehst du auch Anderson Silva, sage ich schon. Eric Silva hat schon einen tollen Körper. Kann man nicht abstreiten. Sicherlich, ja. Aber ja, da brauchen wir uns nicht mehr hinter verstecken, ne? Mittlerweile nicht mehr. Aber wenn du mal Matt Brown gleich anguckst, der gleich zum Octagon kommt. Ja. Und da muss man dann ein bisschen lauter machen, wenn er kommt, weil der Entrance eigentlich ganz cool ist. Der ist nicht so gut abgemischt, sage ich mal, von seiner Physik her. Ja, und ich glaube, dass das sogar ein Nachteil ist, wenn du so viele Muskeln mit dir rumträgst. Weil ja, mehr Muskeln brauchen natürlich auch mehr Sauerstoff. Mehr Muskeln brauchen mehr Sauerstoff, brauchen mehr Energie. So, jetzt müssen wir kurz reinhören, okay, weil das ist sehr gut. Er kommt ja aus Ohio. Mach mal lauter. Es ist lauter. Dana White sagt, he's a fucking superstar, he's a rockstar, this motherfucker, hat er gesagt. Und er ist aber auch ein Rockstar. Ja, ich mag ihn aber nicht. So, jetzt haut's ihn erstmal fast auf die Fresse, das spoiler ich mal. Ja. And it's all over! Ja, aber komm, mal ohne Scheiß, der Track und die Crowd schon ja, geil. Ultimate Warrior-Style, ja? Finde ich gut. Oh, jetzt geht das wieder los. Ich bin kein Ultimate Warrior-Fan, tut mir echt leid. Ich kann auch wenig damit anfangen, jetzt jedes Wort irgendwie auf die Goldwaage zu legen. Nee, funktioniert bei mir nicht. Naja, okay, es wird ja jetzt so getan, als ob das, was der Ultimate Warrior bei Raw gesagt hat, bevor er gestorben ist, irgendwie... total groundbreaking war. Nee, das Ding spielt ja auch eine Rolle, selbst bei der UFC. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Wer war denn das nochmal? Jetzt habe ich es vergessen, aber irgendeiner ist ja als Ultimate Warrior zu den Reigns gekommen. Echt? Ja, ja. Naja, mein Beileid. Hab ich schon wieder, war das Chris Cariasso? Ich weiß es nicht mehr. Scheiß drauf. Wir sehen Matt Brown und das ist das, was ich meine mit der Physik. Du siehst, er sieht halt aus wie so ein Barschläger eigentlich. Ja, genau. Aber ich mag ihn. Also ich mag ihn wirklich, weil seine Kämpfe immer unterhaltsam sind. Und ich habe es ja auch am Dienstag schon versprochen, dass dieser Kampf, erinnere dich, da habe ich zu dir gesagt, der Kampf wird geil. Ja. Und ich bin froh, dass der Kampf nicht nur das gehalten hat, was ich mir da versprochen habe, sondern das noch extremst getoppt hat. Natürlich werden wir gleich wieder ein bisschen lauter machen, wenn Bruce erhält. Hat sich im Opening Fight ein bisschen heiser angehört. Was war da los? Muss ich kurz noch mal sagen, ohne beide jetzt näher zu kennen, ich bin da eher der Eric Silver Guy, muss ich sagen. Optisch jetzt oder was? Oder vom Alter her? Vom Alter her und optisch erinnert mich halt mehr an mich. Stimmt, im Endeffekt ist das die perfekte Spiegelung unseres Lebens. Unserer Körper. Dich, 33 ja, gegen 29. Mach mal laut. Okay. This is the main event of the evening, sanctioned by the Ohio Athletic Commission, Executive Director Bernie Profato. Our three judges scoring this contest at Octagon side are Carlo Urso, Chris Lee, and Saul D'Amato. Yeah, by the Sopranos. And when the action begins, our referee in charge, Herb Dean. For those in attendance and UFC fans watching around the world, live from Cincinnati, Ohio, it's time! Five rounds in the UFC welterweight division. Hat man keinen Unterschied festgestellt. Nee. Out of the blue corner, a Brazilian jiu-jitsu fighter holding a professional record, 16 wins, 4 losses, 1 no contest. He stands 6 feet tall, weighing in at 170 and 1/2 pounds. Nochmal der Verweis, er ist der Favorit in diesem Kampf, obwohl er unter Matt Brown gerankt ist. Eric Silva! Richtig gut, guter Mann. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a technical brawler, holding a professional record, 20 wins, technical 11 brawler, losses. Sagt natürlich schon alles. He stands 6 feet tall, weighing in at 170. Sagt die Betty auch immer, wenn die ins Bett kommen. Matt, the immortal! The immortal! Ja. Dieser Fight ist dafür designed, dass Matt Brown gewinnt. Aber ich weiß es wirklich nicht. Ja, also es wird dich einiges überraschen, denke ich mal, in den nächsten Minuten. So, jetzt gibt's nochmal den Stare-Down. Ja. Oh. Was ist da? Da ist eine gewisse Grundportion Hass dabei. Ja, da liegt Feuer in der Luft, ganz klar. Und es geht jetzt dann auch direkt los. Ich habe mich so sehr gefreut auf dieses Main-Event, das sage ich dir wirklich. Also das ist so ein klassischer Main-Event gewesen, wo ich richtig hingefiebert habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schön, schön. So, und wir gucken mal. Abdin, startet die Kiste. Los geht's. Und sofort natürlich Eric Silver mit seinen Kicks, die er natürlich kann. Und ein Headkick direkt von Matt Brown. Es geht natürlich sofort zur Sache. Versucht den Takedown. Matt Brown kann den Takedown verhindern. Was mich gewundert hat, aber fast auf den Kopf. Fast auf den Kopf. Ja, da geht's ja schon wild. Ich muss mal ein bisschen lauter machen, das geht sonst nicht. Ja, du kannst ruhig lauter machen, ist kein Problem. Was man nicht unterschätzen darf, ist, dass Matt Brown auch ein gutes Ground-Game hat. Das wird so ein bisschen... Oh! Bodykick von Silver gegen Matt Brown. Und nochmal der Bodykick von Eric Silver. Und er finisht ihn nicht, oder was? Er finisht ihn nicht? So, er versucht. Und hier, viele Alter. Referees würden hier schon dazwischen gehen, aber Herb Dean macht's richtig. Ja. Herb Dean macht's richtig. Dana White, aber die Ruhe selbst. Selbstverständlich. Er hat ja schon alles gesehen, Chris. Er hat schon alles gesehen. Da war ein Savastopol mit dabei. Das gibt's doch gar nicht. Wir Naked Choke, genau. Und hier sieht man dann auch die Skills von Matt Brown am Boden, die vielleicht überraschen können. Also, weil Eric Silver ist natürlich Jiu-Jitsu-mäßig nicht der Allerschlechteste. Konnte man von so einem Start von Eric Silver ausgehen? Das ist schwierig, weil eigentlich musst du davon ausgehen, dass Matt Brown direkt rauskommt wie so ein Geistesgestörter und vielleicht bekämpft man Feuer doch am besten mit Feuer. Er hat beide Hooks drinne hier, Eric Silver. Ja. Ist natürlich schlecht für Matt Brown, aber Matt Brown ist ein Dreckschwein. Ich kann es nicht anders sagen. ist eins. Wer ist denn da hinten? Der ich sag's nicht. Ich sag's doch nicht. Hast du ihn gesehen? Nee. Der in der senffarbenen Jackett, eben wenn man... Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt hier hat er einen relativ gut beim Winkel. Ja, da war richtig fest drin. Mehr kannst du doch gar nicht machen, Ricky. Ja, was ist Matt Brown? Mehr Choke kannst du nicht. Und stark von Matt Brown, dass er hier nochmal rauskommt. Es war mehr so... Er war halt natürlich nicht richtig unterm Kinn. Also ich glaube, dann wäre es vorbei gewesen. Ja. Im Endeffekt hat er ihm nur die Lippen platt gedrückt. Berühmten Schlauchbootlippen hat er jetzt, der gute Matt Brown. Chiara Ohofen Brown heißt er jetzt, glaube ich. Ja. Aber er hat ihn immer noch hier wirklich gut beim Wickel, der gute Eric Silver. Jetzt muss Eric Silver aber aufpassen, dass der Arm nicht missbraucht wird, welchen er gerade da... Das war auch gar nicht schlecht, dass Eric Silver hier versucht hat, einen Armbar irgendwie anzusetzen. Ja. Das ist gar nicht so blöd. Silver lässt nicht locker. Ja. Das ja. ist ja Wahnsinn. Und jetzt hat er, guck mal, hast du gesehen, er hatte den Arm jetzt fest fixiert. Das war eigentlich gut, aber Matt Brown bringt den Arm raus. Das ist Ground Game, was ich sehen will. Nicht so ein Damian Meyer, Jake Shields Ding. Das ist Ground Game, was wirklich spannend ist. Bei Matt Brown, jetzt merkst du auch, Matt Brown versucht sich so ein bisschen zu regenerieren. Er will sich natürlich drehen. Ich denke mal, er wird sich versuchen zu drehen. Und dann da aus diesem Hook rauszukommen. Und jetzt gelingt es ihm auch noch. Stark. Wow. Und sofort Matt Brown. Der war gerade eben 2 Minuten am Boden und hat schwer zu tun gehabt. Der steht auf, als wäre nichts. Vergiss nicht, Elbows. Die Body Shots am Anfang. So. Boah, das ist... Weiter geht's. Und starke Rechte von Matt Brown. Linke sitzt. Das Knie. Die Knees. Alter. Eric Silver ist definitiv hier angenockt. Die Crowd geht rund. Du darfst niemals Matt Brown provozieren, so sieht's fast schon aus. Wieder ein Knie, wieder ein Elbow. 3, 4 Elbows. Eric Silver kassiert eine rechte Uppercut, Headkick-Versuch. Matt Brown, die Geschwindigkeit, mit der hier kämpft, ist unfassbar. Und du hast nicht das Gefühl, dass er überpaced. Nein. Takedown. Und jetzt kommt Matt Brown mit dem Ground and Pound. Nein. Ey, den Leg Trip möchte ich gleich nochmal sehen. Alter. Ah, wieder starkes Knie gegen den Kopf. Quicksilver kassiert jetzt mächtig. Nächster Takedown. Eric Silver ist fertig. Und der Kick gegen die Rippen, ja, muss er natürlich aufpassen, darf nicht gegen den Kopf. Und die Elbows sind nasty, würde ich mal als amerikanischer Color-Commentator jetzt sagen. Aber Uppercut von Eric Silver, hast du gesehen? Ja. Man darf Eric Silver hier nicht abschreiben. Er will sich jetzt die letzten 20 Sekunden ein bisschen freikaufen, oder? Dass er ein bisschen Zeit gewinnt. So sieht's fast aus. Er zieht jetzt einen Rückwärtsgang am Kick. Und kassiert noch mal eine Rechte! Eric Silver aktuell angenockt. Oh, Take that. Spinning Elbow ins Leere leider von Eric Silver. Und wieder die Elbows. Und jetzt kommt gleich das Geräusch. Ich glaube, so ein schönes Geräusch hat Eric Silver schon lange nicht mehr gehört. Ich glaube auch. Das ist natürlich die erste Runde dieses Jahres. Es ist natürlich wirklich gemein, würde ich mal fast schon sagen, für den guten Eric Silver, der gut angefangen hat. Der wirklich gut angefangen hat. Jeder Takedown-Versuch oder sonst irgendein Versuch von Eric Silver an Matt Brown abgeprallt sind. Ja, stark. Stark gemacht von Matt Brown. Kann man nicht anders sagen. Aber wenn du jetzt hier Eric Silver siehst, findest du, dass das schon verzweifelt erkennbar ist? Zuversicht sieht anders aus. Aber er sieht jetzt auch nicht schwer mitgenommen aus, oder? Also er sieht schwer mitgenommen aus, aber wenn ich ihn so sehe, ich finde, er könnte im Karate-Kid-Reboot mitspielen. Er ist ein hübscher Mann. Er ist ein Hübscher, er ist ein Guter. Dusty Rhodes hinter Matt Brown, siehst du ihn stehen. Hast du gehört? Nee, was denn? Right back in his fucking face ist die Ankündigung. Ja, genau, das ist die Taktik. Ich glaube, die hat Matt Brown verstanden. Hier kommt nochmal der Kick, der Bodykick, der Matt Brown zu Boden bringt. Du, ich glaube links, Dana ist eingeschlafen. War zu Beginn des Kampfes. Er nickt so ein bisschen ein, muss mal gucken. Und dann hier die starke Rechte von Matt Brown gegen Eric Silver. Body Shots auch noch mit dabei gewesen. Sind heftig. Überraschend, wie gut Eric Silver in der Corner dann dennoch aussah. Ja, und es geht weiter. Matt Brown sofort. Der ist im Endeffekt schon in der gegnerischen. Übrigens, wir reden ja hier von einem Main Event. Und das Knie! Auch wenn es kein Championship Fight ist, sind 5 Runden. Und jetzt Matt Brown ist wieder im Vormarsch. Aber Eric Silver mit diesen Bodykicks, da musst du aufpassen, wenn die wieder gegen die Leber da gehen, das ist gefährlich. Ja. Die sind gefährlich. Und Matt Brown mit seiner Rechten. Jab, Jab, Jab und dann gibt's wieder die Linke und Eric Silver kassiert wirklich fast alles, was Matt Brown abfeuert. Die Striking Defense von Eric Silver, da würde ich, glaube ich, noch mal mir ein Buch drüber durchlesen, ob das alles so stimmt. Ja, dass er da vielleicht noch mal in Gym muss. Takedown-Versuch von Eric Silver, Matt Brown, auch den kann er abwehren. Und das ist jetzt so ein typischer Matt Brown-Kampf einfach. So will Matt Brown fighten. Und das ist der Grund, warum ich ihn gerne sehe. Aber Silver, weißt du, der versucht ja auch nicht auf locker, Zeit zu spielen und sich zu regenerieren. Nein, weiter geht's. Und ja. Boah. Gegen die Schulter. Was Matt Brown abfeuert hier, landet das alles. Knie! Zwei Elbows getroffen. Eric Silver Striking und Kicking Defense ist miserabel. Er kassiert halt nur noch. Die Frage ist halt, ob das so ein Moment ist, wo du clever agieren musst, auch von der Headkick von Eric Silver, von Matt Brown gegen Eric Silver. Die Rechte wieder im Ziel, Haken im Ziel, Elbow im Ziel, jetzt von Eric Silver. Jetzt die Rechte von Matt Brown. Chris, muss die Ecke von Eric Silver vielleicht in so einem Moment schon reagieren? Ich meine, der Typ ist doch... Was hält den hier noch auf die Beine? Was meinst du reagieren inwiefern? Ein Handtuch werfen. Quatsch, hör doch mal auf, du alte Sau. Und die Linke, die Rechte, die Elbows, alles trifft von Matt Brown. Ich finde... Also doch wirkt aber Eric Silver trotz der ganzen Treffer wieder 4, 5 Haken, 5 Haken. Eric Silver wirkt aber nicht stehen K.O. Nein, wieder der Versuch. Gegen die Leber von Matt Brown. Jetzt Matt Brown mit schönen Körpertreffern und er trifft wieder! Er trifft hier! Matt Brown ist angeschlagen jetzt! Das ist der Wahnsinn. Matt Brown ist jetzt angeschlagen, aber nicht so stark wie beim ersten Körpertreffer und der Takedown clever. Fight of the Years gemacht sind, ich sag's dir. Full Mount jetzt und guck dir das an, was Eric Silver hier kassiert. Okay, jetzt, wenn du mal in Eric Silvers Gesicht guckst, er ist doch gezeichnet, mächtig gezeichnet. Aber Jesus auf dem Schlüpper, von daher können wir noch hoffen. Hat Vitor Belfort ja auch bald, ne? Ja, Vitor Belfort hat seine ganze TRT-Kraft praktisch jetzt durch den Heiligen Geist wieder regeneriert. Jetzt hier im Triangle muss er die Schläge von Matt Brown kassieren. Variation, würde ich sagen. Ja, das macht er stark. Das macht er einfach stark, der Matt Brown. Das Ground Game von Matt Brown jetzt natürlich gegen einen extremst angeschlagenen Eric Silver sehr, sehr überlegen. In his fucking face, hat die Ecke gesagt. In his fucking face. Hat er verstanden, die Marschroute. Das würde ich aber ehrlich gesagt auch verstehen. Oh, jetzt aufpassen, Darfshoke. Brandon Sharp hat gesagt, der Darfshoke fällt ihm so leicht wie kein anderer Joke. Und Matt Brown. Kit-Ausgabe mit Ronda Rousey, bester Podcast, den ich in diesem Jahr gehört habe. Nach, wenn du ehrlich bist, MMA Radio. Nach Brown MMA Pound. Radio allen Ausgaben. Und das. Das Man Brown muss kurz sagen, Matt Brown in der Upper Position und das Ground and Pound ist brutal. Also der Eric Silver ist ja ein Wunder. Eric Silver hält halt im Endeffekt nur noch seine Hände vors Gesicht, muss man sagen. Und Matt Brown versucht irgendwie... Und der Armbar-Versuch! Aber gut gemacht von Eric Silver. Ja, wirklich. Und wieder... Aber da ist Eric Silver immer noch zu frisch, um da rauszukommen. Zu antizipieren. Vor allen Dingen Matt Brown reagiert sofort... Er merkt, okay, ich verliere hier eine Position. Dann macht er den Triangle. Jetzt hat er wieder den Armbar. Aber Eric Silver hat die Situation im Der Griff. Der klassische Hell's Gate ist das, ne? Stimmt. Und das Licht geht aus. Stark. Also Eric Silver gibt nicht auf. Der Typ gewinnt an Credibility. Anik sagt, die Pace ist unfassbar hier. Ja, absolut. Die zwei Runden. Übrigens hinten, diese pinken Ladies, sind Matt Browns Frauen. Ja, die hat er sich auch verdient nach dem Fight erstmal. Die hat er sich verdient, aber doch auch zwei Kinder, von daher relativiert sich das. 15 Sekunden nur noch und die Minuten vergehen wie im Fluge, das gibt's doch gar nicht. Ja, die letzten 10 Sekunden laufen, das hat's gesagt. Und jetzt ist Eric Silver in der Upper Position, aber ich glaube, er genießt jetzt ja auch gerade mal nicht die ganze Zeit ins Gesicht geschlagen zu werden. Und was Wahnsinn. Für eine zweite Runde. Kurz mal den machen. Ja, man kann applaudieren. Das ist, Eric Silver wäre eine coole Sau, wenn er in der Post-Press-Conference einfach gesagt hätte, was ist denn los? Ich habe einfach alle Elbows und Kicks mit meinem Kinn abgewehrt. Was ist denn los? Ja, er wird noch mehr sagen. Also, schöner Kampf jetzt, gar keine Frage, oder Chris? Das ist der Wahnsinn, wirklich. Matt Brown ist jetzt mittlerweile auch warm, glaube ich. Der Mix aus unfassbar spannendem Ground Game, Submission Moves und Strike plus Kicking, es ist der Wahnsinn. Also was mir natürlich jetzt bei Eric Silver noch fehlt, ist, dass er, also er hat jetzt versucht, via Submission irgendwas zu erreichen. Keine Chance gehabt. Im Endeffekt funktionieren nur die Körpertreffer. Ja. Das können wir sagen nach zwei Runden. Hinten Stipe Miocic, links hinten. Chris, hast du ihn vielleicht gesehen? Nee, hab ich nicht. Gucken wir nochmal, was sie uns jetzt hier als Zeitlupe anbieten. Ich glaube, es kommt dieser Body Punch, oder? Von Eric Silver. Könnte sein. Müssen wir nochmal gucken. Schauen wir mal hin. Oh, nee, echt? Doch nicht. One, two. Übel. Ist übel. Aber Eric Silver versucht's. Zeigt eine Menge Herz. Immer noch klar. Er kriegt drei heftige Treffer. Eric Silver guckt wieder nach oben und feuert zurück. Die Kombos von Matt Brown sind. Das war der Körpertreffer. Das war dieser Leberhaken. Der könnte eventuell nochmal interessant werden. Wieder eine linke Runde. Jetzt hier. Von Eric Silver versucht die linke. Aber Matt Brown wirkt in seinem ganzen Auftreten sehr selbstbewusst. Wieder mit einem Headkick von. Die Crowd steht nonstop. Zu Recht. Die Jabs sitzen, also von Eric Silver kommt nichts. Rechte, die Knie. Wieder ein Knie gegen den Kopf. Matt Brown, das ist wirklich stark, was der hier zeigt. Und alle haben es gesagt, da trifft der Spinning Außenhandwatsche. Hüppler. Also man muss wirklich sagen, was Matt Brown hier abliefert, ist echt stark. Und ja, klar. Man hat natürlich auch im Vorfeld gesagt, jetzt gibt's den Takedown. Man hat im Vorfeld auch gesagt, wenn er hier mit einer richtig starken Performance aufwarten kann, dann könnte der das ganze Feld von hinten aufrollen und Johnny Hendricks als nächsten Gegner im Oktagon begegnen. Hoffentlich. Die Division hat den falschen Champion. Aber Eric Silver hat gerade heftige Schläge kassiert, bevor es jetzt zum Ground Game ging. Und was, wenn man an nichts Besseres einfällt, macht man einfach mal so einen Bicycle Kick. Das ist schon, die feuern hier die Superlativen ab, das ist großartig. Oh, wieder die Schläge, das Ground and Pound von Matt Brown, das aber auch wirklich heftig ist. Also das sind richtig harte Schläge, die Eric Silver hier einstecken muss. Wieder volle Möhre, sagt man, glaube ich. Aber Eric Silver sieht immer noch relativ frisch aus. Naja, weiß nicht, ob man von frisch hier reden kann. Die Elbows sitzen. Und siehst du, er ist unkaputtbar im Endeffekt, dieser Eric Silver. Versucht hier einen Armbar. Eric Silver jetzt auch deutlich gezeichnet. Und kassiert jetzt. Herb Dean guckt sich das an. Jetzt sind wir wieder bei so einer Situation, wo der Referee ruhig abwinken könnte. Er guckt sich an. Eric Silver wehrt sich nicht mehr, dreht sich weg und das ist es dann gewesen. Das war's. Okay. Also deutlicher kannst du deinen Gegner nicht besiegen. Nein. Und eben haben wir es gesagt, Hell's Gate, und jetzt machen wir es. Da ist er, Chuck Liddell im Publikum. Chuck Liddell, aber in guter Form, wie ich fand. Ja, Eric Silver sieht noch ganz frisch aus, hast du ja gerade eben gesagt. Großartig, fantastisch. Unfassbar. Eric Silver. Ja, guck, Joe Silver muss erst mal eine SMS verschicken, ganz klar. Was hat denn der für ein Telefon? Das ist doch ein Rasierapparat. Das ist Nokia Communicator, ist das. Der twittert mit dem Rasierapparat. Was die alles haben da in den USA, das gibt's schon. Schau dir an, die Elbows. Ja, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich war für mich Eric Silver in der zweiten Runde schon so weit fertig, wo ich zu dir gesagt habe, muss man da nicht überlegen, den Kämpfer zu schützen? Natürlich ist immer was möglich, aber er hat hier, finde ich, in diesem Kampf viel Eric Silver in der Fötusstellung und da ist, glaube ich, Schicht, da will man nicht mehr. Ja, er zeigt es an, Matt Brown. Ja. Also den Kopf hat dann noch nicht abgeschlagen, aber knapp davor war es. War kurz davor. Aber er ist beeindruckend. Kudos to Eric Silver, muss man sagen. Junge. Ja, das schon, aber auch was Matt Brown hier gezeigt hat. Nach längerer Verletzungspause, darfst du nicht vergessen. Und hier kommt Dana White. You're a fucking star, hat er gesagt. Hat er gesagt? Ja, yeah, you're a fucking star. Das ist typisch Dana. Ich ziehe jetzt hier schon mal runter. Das Post-Fight-Interview fand ich jetzt nicht so gelungen. Ich kann es ja aber kurz zusammenfassen. Du kannst es dir nachher auch nochmal angucken. Er hat im Endeffekt gesagt, die Leute hier in der Halle sollen sagen oder sollen Dana White mitteilen, was ihre Meinung ist, wer als nächstes auf Johnny Hendricks treffen soll. Die Crowd hat so ein bisschen reagiert, ist jetzt aber auch nicht völlig ausgemarkt. Also insgesamt ein echt spektakulärer Kampf und ich hoffe, ich habe dir nicht zu viel versprochen. Überhaupt nicht, Ricky. Gibt es schon Updates von den Rankings? Nö. Da bin ich mal gespannt, wie Matt Brown jetzt platziert wird in den im Welterweight ist es, ne? Ja, es gibt Überlegungen, Hector Lombard gegen Matt Brown als nächstes zu machen. Nehme ich gerne. Ja, das würde ich fast auch so unterschreiben, hätte ich auch Bock drauf. Muss man mal gucken. Das, denke ich, wird sich in den nächsten Wochen, Tagen dann herausstellen, auf wen Matt Brown treffen wird. Und man hat's gesehen, wenn man Matt Brown besiegen will, scheint das am besten zu funktionieren, wenn du so ein paar Body Shots zeigst. Oder du hast natürlich extrem gute Submission Skills, dann könntest du vielleicht auch noch was reißen. Aber was der Typ so an Pace vorlegt, ist Wahnsinn. Also da musst du dir schon was ganz Besonderes einfallen lassen. Gut, Chris, hat Spaß gemacht. Ricky, war wunderschön. Wir sehen uns morgen. Hören uns morgen. Wir sehen uns auch, denn das wird eine Riesenüberraschung für dich dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Radio.